ist wie ein Kampf zwischen Böse und Gut. Ich habe alles, was ich liebte, schon längst verflucht. Es zerfrisst mich von innen wie der Rost den Stahl. Doch ich halte mich über Wasser wie ein Admiral. Ich trag die Wald unterm Pulli wie ein Unterhemd. Ich zeig euch Nutten meinen Schwanz und ihr Lutscher rennt. Das ist wie Wellblechpappe gegen Panzerstahl. Und euer Kopf hängt als Pokal an meinem Marterpfahl. Ich kleide mich in Schwarz und schreib aus Spaß einen harten Part. Dann baue ich noch nen Beat und fick ihr damit eure Charts. Ich rappe mit Macht 3, bis die Mauer knallt. Und eure schwulen Produzent, ich am Herbst. Dieser Track ist für die Szene wie ein Bombenhagel. Deutsche Rapper wollen blasen, so wie Osterhasen. Ihr seid Jahreswagen, ich bin ein Autobot. Und eure Krüppelfreunde schlage ich auch noch Schrott. Ich bin die letzte große Hoffnung, so wie Optimus Prime. Meine Schwerter werden glühen und die Feinde zerteilen. Das ist ein Kampf der Giganten aus einer anderen Welt. Aber ich werde siegen und du Hurensohn fällst. Ich bin die letzte große Hoffnung, so wie Optimus Prime. Meine Schwerter werden glühen und die Feinde zerteilen. Das ist ein Kampf der Giganten aus einer anderen Welt. Aber ich werde siegen und du Hurensohn fällst. Hier, yeah. Es ist so wie es ist, nur wegen mir ist es noch härter. Ein Haufen harter Rapper, doch ich bleibe ewig Erster. Ich bin ein Spielverderber mit nem Hang zum Übertreiben, weil ich weiß, dass mich die meisten um mein Talent beneiden. Ich stehe auf einer Stufe mit der Rap-Elite. Dabei mach ich diesen Scheiß nur meinem Volk zuliebe. Ich brauche kein Budget, keine Promo, kein Deal. Und ich höre einfach auf, wird mir die Scheiße hier zu viel. Dieses Game ist wie ein Sack voller ekliger Orks. Ich bin Arminia-Fan und war noch nie in New York. Ich bin wie ein Borg, der euch assimiliert. Und jetzt glotzen die Leute, was mit dem Assi passiert. Ich hab mich transformiert zu einem Autobot. Denn eure arschgefickte Mucke klingt wie ausgekotzt. Ich schlage auf die Straße, bis der Asphalt reißt. Und ich fahre durch die Nacht wie ein Schattengeist. Bin die letzte große Hoffnung, so wie Optimus Prime. Meine Schwerter werden glühen und die Feinde zerteilen. Das ist ein Kampf der Giganten aus einer anderen Welt. Aber ich werde siegen und du Hurensohn fällst. Ich bin die letzte große Hoffnung, so wie Optimus Prime. Meine Schwerter werden glühen und die Feinde zerteilen. Das ist ein Kampf der Giganten aus einer anderen Welt. Aber ich werde siegen und du Hurensohn fällst. Hier. Yeah.